Von Geschichte studierte Schiller eklektisch, was er gerade von der Hand in den Mund für seine dramatischen Projekte oder sonst brauchte, um Aufsätze zu schreiben. In Bauerbach musste er mit den Büchern Vorlieb nehmen, die ihm sein Schwager, der Bibliothekar Reinhold, verschaffte. In Mannheim rissen ihn Theatersorgen aus der erforderlichen Muße. Erst in Dresden und Leipzig erweiterte und vertiefte sich sein Studium ein wenig. Da begann er ernstlich Kant zu lesen und sah sich ausführlichere Werke über den Dreißigjährigen Krieg und die niederländische Revolution an. Auch da war aber sein Studium nicht dasjenige eines Gelehrten, dem es in aller Ruhe um Erforschung der Wahrheit zu tun ist, sondern dasjenige eines Brotliteraten, der nach pikanten Geschichtsstoffen herumstöbert, um seine Revue zu füllen und sein Honorar zu verdienen. Siehe Goethe und Schiller, Weimars Glanzperiode, Seite 36 bis 38. So sehr auch Goethes wirkliche Verdienste Anerkennung heischen, so darf man dieselben doch nicht übertreiben, wie es nur zu oft geschieht. Seine glänzenden Geistesanlagen, seine Körperkraft und sein langes Leben, seine günstigen Lebensverhältnisse, das waren lauter Talente, die er sich nicht selbst gegeben hat. Er hat sie jahrelang teilweise oder fast ganz brach liegen lassen oder an unbedeutende Ziele verschwendet. Die Begründung und erste Gestaltung der neueren klassischen Literatur ist nicht sein Werk. Die mühsame, schwierige Pionierarbeit haben andere, vor allem Klopstock und seine Schüler Wieland, Lessing und Herder, vollzogen. Die bedeutendsten und fruchtbarsten Impulse hat Goethe selbst von Herder erhalten. Auch untergeordnete Talente wie Lafater und Merck haben mächtig auf ihn eingewirkt, Lenz, Klinger und die übrigen Sturm- und Drangpoeten ihn wesentlich gefördert. Wieland und Knebel seine Tätigkeit bis ans Ende anregend begleitet. Als er im Hof- und Geschäftsleben von Weimar fast der Prosa anheimfiel, rief ihn Schiller in das Reich der Poesie zurück, und dem anregenden Verkehr mit ihm verdankt er großenteils seine zweite Blüteperiode. Noch ehe dieselbe vorüber war, eröffneten die Romantiker den Blick in die gesamte Weltliteratur. Goethe konnte sich nur hinsetzen und die schon gereiften Früchte sammeln. Sein Ruhm als Kunstforscher und Archäologe ruht großenteils auf Johannes Heinrich Meyers Kenntnissen und Papieren und, soweit er die christliche Kunst betrifft, auf den Mitteilungen Boissieres. Seine naturwissenschaftlichen Arbeiten waren von einer ganzen Schar dienstbarer Geister bedingt, die er als Günstling des Herzogs, Minister und Präsident der Oberaufsicht zur Verfügung hatte, wie von einer Menge von Gelehrten, die er in seinen Dienst zu ziehen wusste. Dafür, dass das weimarische Staatsschiff unter seiner Leitung nicht strandete, sorgten Schmidt, Vogt, Fritsch, Gersdorf und andere erprobte Leute. Die Hauptlast der Theaterverwaltung trugen Kirms, Vulpius und andere Subalterne. Novitäten lieferten erst Iffland und Kotzebue. Ihren idealen Aufschwung erhielt die Weimarer Bühne durch Schiller. Schiller organisierte die Horen, die Xenien und den Musenalmanach. Goethe erntete wiederum die Früchte. Iffland machte es ihm möglich, durch seinen Epimenides die Schlappe gut zu machen, die er sich durch seinen Mangel an Patriotismus zugezogen hatte. Alexander von Humboldt war artig genug, seine Geologie nicht auf eine ernstere, wissenschaftliche Probe zu stellen. Durch sein Verhältnis zu Jena kam ihm nicht bloß der Ruf der Romantiker, sondern auch jener deutschen Philosophen Fichte, Schelling, Hegel zugute. Er war nicht, wie Schelling meinte, ein Pharos, der ganz Deutschland mit seinem eigenen Licht erleuchtete, sondern nach Bulwers richtigerem Vergleich ein großer Refraktor, der von überall her Licht empfing und es, allerdings verstärkt und vereinigt, dann weithin in die Ferne sandte. Goethes Kunstaufsätze sind sämtlich von der heutigen Kunstwissenschaft überholt. Seine Aufsätze zur Literatur enthalten viele geistreiche, kritische und ästhetische Bemerkungen, aber sie gehören eben der Vergangenheit an und bieten immer nur literaturgeschichtliche Fragmente. Die Frankfurter Rezensionen sind in keckem, übermütigem Ton gehalten, die späteren atmen eine vornehme Gönnerschaft. Eine gediegene, objektive Kritik enthalten weder die einen noch die anderen. Auch die biografischen Schriften über Winkelmann und Hackert bieten kein besonders großes Interesse. Der eine ist ein unbedeutender Maler, der große Kunstforscher aber ist durchaus unzureichend, teilweise unrichtig dargestellt. Der wirklich klassischen Prosaschriften sind im Grunde wenige. Es sind die vier Romane »Werthers Leiden«, »Wilhelm Meisters Lehrjahre« und »Wahlverwandtschaften« und »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. Dann die Novelle und die Novellensammlung »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter«, 6 Novellen und ein Märchen. Endlich die selbstbiografischen Schriften »Dichtung und Wahrheit«, »Die italienische Reise«, »Die Schweizer Reisen«, »Die Reise am Rhein und Main«, »Die Kampagne in Frankreich« und »Die Belagerung von Mainz«. Die Annalen sind schon wieder bloße Skizzen und Bruchstücke. Die Prosasprüche Goethes, die einen reichen Schatz von geistreichen Ideen und Bemerkungen vereinigen, wurden erst nach seinem Tode gesammelt. Sie enthalten nach seiner eigenen Bemerkung Eigenes und Fremdes. Und das Eigene ist da oft auch angeeignet. Wenn auch ein Torso, ein Bruchstück schon die Meisterhand verraten kann, so zeigt sich doch die volle Hervorbringungskraft, das Genie und der Fleiß des Künstlers erst im vollendeten, abgerundeten Meisterwerk. Bei Calderon und Shakespeare braucht man keine Fragmente zu sammeln, die völlig abgeschlossenen, durchgeführten Kunstwerke füllen eine ganze Reihe von Bänden. Bei Goethe ist es nicht so. Das Kleine und Fragmentarische nimmt ebenso viel, ja bedenklich mehr Raum ein als das Große, Bedeutende. Da sind eine ganze Reihe von Dramen, die Goethe schreiben wollte, aber nicht geschrieben hat. Der ewige Jude, Mahomet, Prometheus, Nausikaa, Elpenor, die Aufgeregten und so weiter. Auch Pandora ist nur Fragment und die natürliche Tochter die Einleitung zu zwei anderen Stücken, die im Schema erstickten. Da sind eine Menge Prologe, Epiloge, Theaterreden, Maskenzüge. Die Kleinigkeiten tragen das Gepräge eines genialen Dichters, aber schließlich sind es doch nur Kleinigkeiten. Die burlesken Satyrspiele und Farcen der Geniezeit, die in Italien ausgeglätteten Singspielchen, erheben sich nur wenig über dieses Niveau. Der Großcortin und der Bürgergeneral sind Mittelmäßigkeiten. Auch Stella und Clavigo sind keine Schöpfungen eines Genius. Egmont ist eine in der Liebe versumpfte historische Tragödie, Götz trotz seines tiefen literaturgeschichtlichen Einflusses eine verfehlte Nachahmung Shakespeares. Schon die drei Bearbeitungen zeigen die innere Schwäche der Tragödie. Mahomet und Tancred sind Voltaires, nicht Goethes Eigentum. Wirklich großartige, geistig bedeutende, künstlerisch vollendete dramatische Werke hat Goethe in den 82 Jahren seines Lebens bei all seinem Genie nur drei geschrieben: Iphigenie, Tasso und Faust.